haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Balkonmörder, erster Teil. Es regnete seit Tagen und im Fernsehen unterhielten sich gescheite Menschen über den Klimawandel, der uns immer extremere Wetterverhältnisse brachte. Ich persönlich würde ein besser strukturiertes Wetter vorziehen. Jeden Monat 10 Tage Regen, 10 Tage Sonnenschein und der Rest bewölkter Himmel. Und immer alles am Stück, sodass man sich darauf einrichten kann. Doch das Wetter spielte lieber verrückt und meine Klienten ließen sich davon ganz offensichtlich inspirieren. Sehen Sie die Einschusslöcher? Ich sehe bloß eine schlecht verputzte Wand und Mörtel, der abblättert. Es hat jemand auf meinen Balkon geschossen. Vielleicht war das nur ein Vogel, der sich erleichtert hat. Es war ein Schuss. Ich bin zu Tode erschrocken. Ich habe mich geduckt und ich habe gezittert. Haben Sie den Schützen gesehen? Nein, aber mein Ex-Mann steckt dahinter. Ihr Ex-Mann will Sie einschüchtern? Ich habe ihn verlassen und ich rede nicht mehr mit ihm. Jetzt will er sich an mir rächen. Und was sagt die Polizei zu all dem? Die sagten, ich solle wiederkommen, wenn ich tödlich getroffen worden bin. Das klingt ganz nach der Philosophie der hiesigen Polizei. Wie viel kostet es, meinen Mann ins Gefängnis zu bringen? Wenn Sie die CIA anrufen und ihn als Terrorverdächtiger melden, geschieht das umsonst und ganz ohne Gerichtsverfahren. Wenn Sie aber den legalen Weg vorziehen, dann benötige ich Beweise. Die Einschusslöcher sind Beweise genug. Was ist mit den Patronen? Konnten Sie die Projektile sicherstellen? Nein. Wahrscheinlich schießt er mit Munition, die biologisch abbaubar ist. Fenchel oder Sellerie? Ich kenne mich da nicht aus. Aber mein Mann hat Kontakte. Dann werde ich Ihrem Ex-Mann ein wenig auf den Zahn fühlen. Sie dürfen ihm ruhig sagen, dass Sie ein Verhältnis mit mir haben. Tatsächlich habe ich das. Wenn ich ihn damit ärgern kann, warum nicht? Es müsste allerdings im Dunkeln geschehen und Sie müssten eine Krawatte tragen. Ich soll im Bett eine Krawatte tragen? Wir müssen es ja nicht wirklich tun. Nehmen Sie auch Einkaufsgutscheine in Zahlung? Wenn in dem Laden Spirituosen angeboten werden, bin ich einverstanden. Hier, ein Einkaufsgutschein über $1,000. Den habe ich bei einem Wettbewerb gewonnen. Pest Control in Seattle. Die verkaufen Ungeziefervertilgungsmittel. Ich glaube, ich ziehe Bargeld vor. Gut, ich werde gleich welches drucken. Sie drucken Ihr Geld selber. Das war ein Scherz, Herr Detektiv. Sie lächelte und ich überlegte, ob ich mir nicht doch im Dunkeln eine Krawatte umbinden sollte, verwarf den Gedanken aber wieder, weil er alles unnötig kompliziert hätte. Ich besuchte den schießwürdigen Ex-Ehegatten und traf im Büro einer Liegenschaftsverwaltung auf einen Mann, der sich köstlich amüsierte. Tja, ist sie nicht toll, meine Ex-Frau? Vor einem halben Jahr wollte ich sie angeblich vergiften. Und vor 2 Monaten habe ich ja angeblich aufgelauert und sie mit einem Baseballschläger attackiert. Und jetzt soll ich auf sie geschossen haben? Ihre Frau ist sich sicher, dass jemand auf ihren Balkon schoss und sie beinahe getroffen hätte. Und ich bin mir sicher, dass meine Frau Wahnvorstellungen hat. Sie war schon immer so. Während unserer Ehe hat sie mehrfach wildfremde Leute bezichtigt, nach ihrem Leben zu trachten. Seit unserer Scheidung bin angeblich ich es, der sie umbringen will. Ihre Ex-Frau macht einen ganz vernünftigen Eindruck. Na, dann kennen Sie sie aber noch nicht besonders gut. Er erzählte mir einige Anekdoten aus seiner Ehe mit meiner Klientin. Da ich die Geschichten nicht beurteilen konnte, ließ ich es dabei bewenden, ihm zuzuhören und ihm klarzumachen, dass ich mich nicht so leicht abwimmeln ließ. Er gab mir die Adresse eines Mannes, der angeblich bestens Bescheid wusste über den Gesundheitszustand seiner Ex-Frau. Ich traf den Mann auf einem Kinderspielplatz. Er stand auf und ging auf einen blassen Jungen zu, der etwas abseits stand. Kenne ich Frau Bäbler sehr gut, Atscha. Und ihren Mann auch. Beide haben schlechtes Karma und müssen essen viel mehr Löwenzahn. An was genau leidet Frau Bäbler und wie gut kennen Sie sie? Habe ich gehabt Verhältnis mit ihr, Atscha. Sie immer wollte mit Krawatte und ohne Licht, aber das ist das Schlechte, weil ohne Licht Dämonen der Finsternis kommen und kriechen im Gehirn. Und dagegen hilft Löwenzahn. Löwenzahn ist er sehr gut für Niere und Leber. Menschen müssten essen mehr Bitterstoffe, weil bitter gut für Verdauung und gut für Verdauung gut für Karma. Und der Ex-Mann von Frau Bebler wusste von ihrem Verhältnis? Hat er mich gebeten, mit ihr zu schlafen? Das wird ja immer schöner. Hatte sie vielleicht auch gebeten, auf seine Ex-Frau zu schießen? Schieße ich nicht auf Frauen. Ich, Liebesdoktor, Meister für Tantra oder Bitterstoffe. Möchte sie trinken Artischocke-Tee? Ich würde eine flüssige Artischocke vorziehen. Haben Sie China im Sortiment? Was machen er? Ist Kind von meiner neuen Frau. Ist schwach und immer Angst. Muss essen viel mehr Bitterstoffe, Acha. Ich machte mir Notizen und fuhr zurück zu meiner Klientin. Schon von Weitem sah ich den Krankenwagen und mehrere Polizeiwagen, was wie immer nichts Gutes verhieß. Üble Sache, Maloney. Es wurden mehrere Schüsse abgegeben. Wir müssen von einem gezielten Mordanschlag ausgehen. Das war nicht gezielt, sonst wäre ich jetzt nicht mehr hier. Wer sind Sie? Und was haben Sie zur Aufklärung des Falles beizutragen? Auf Frau Beblers Balkon wurde vor ein paar Tagen geschossen. Die Schüsse galten mir, nicht dem Balkon. Woher wollen Sie das wissen? Es gibt Menschen, für die Gegenstände genauso eine Seele haben wie Tiere oder Menschen. Ich habe ein Buch gelesen. Was zu befürchten war. Objekterotik, Maloney. Menschen, die eine innige Beziehung zu Objekten aufbauen. Zum Beispiel zu einem Balkon. Eine Beziehung zu einem Balkon? Aber das geht doch nicht. Ein Balkon trägt doch keine Krawatte. Das verstehe ich jetzt nicht. Das müssen Sie auch nicht. Es genügt, wenn Sie verstehen, weshalb auf den Balkon geschossen wurde. Das ist eine gute Frage, Maloney. Eifersucht vielleicht. Es kann natürlich auch sein, dass gezielt auf den Mann auf dem Balkon geschossen wurde. Auf dem Balkon ist ein Mann erschossen worden. Er lebt. Ist aber im kritischen Zustand. Ich habe es doch gleich gesagt. Dieser Anschlag galt mir. Da steckt mein Mann dahinter. Wohnen Sie neben dem Mann, der getroffen wurde? Da drüben, im vierten Stock? Nein, ich wohne im Haus gegenüber, da, im ersten Stock. Dann ist das entweder ein miserabler Schütze oder aber der Anschlag galt tatsächlich dem Mann oder dem Balkon. Aber auf meinen Balkon ist auch geschossen worden. Das lässt den Fall in einem neuen Licht erscheinen. Wir müssen jetzt noch herausfinden, was die beiden Balkone gemeinsam haben. Das Baujahr vermutlich und das Material. Wird mein Mann jetzt verhaftet und lebenslänglich eingesperrt? Meine Klientin freute sich bereits über die Aussicht, ihren ehemaligen Gatten im Gefängnis besuchen zu können. Vorerst aber galt es, Spuren zu sichern und Zeugen zu befragen. Bis die Polizei abgezogen war, zog ich mich ohne Klientin und Krawatte in eine Bar zurück. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Balkonmörder, erster Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Balkonmörder, zweiter Teil. Was bisher geschah? Maloneys neue Klientin glaubt, dass ihr Ex-Mann auf sie geschossen hat, als sie auf dem Balkon ihrer Wohnung stand. Da weder Projektile gefunden wurden und es auch keine Zeugen der Tat gibt, möchte sie, dass Maloney Druck auf ihren Ex-Mann ausübt. Maloney erfährt, dass sich seine Klientin schon öfter bedroht gefühlt hatte und ihr Ex-Mann abstreitet, ihr nach dem Leben zu trachten. Noch am gleichen Tag wird im Nachbarhaus der Klientin ein Mann auf seinem Balkon angeschossen und schwer verletzt. Die Wohnung des Opfers war versiegelt worden. Das Opfer lebte allein, doch angeblich war zur Tatzeit eine Nachbarin bei dem Mann zu Gast gewesen. Ich klingelte mich durch die Stockwerke und traf auf einen Mann, der Erstaunliches zu berichten hatte. Statistisch gesehen müsste dieses Haus schon längst abgebrannt sein. Tatsächlich. Weltweite Zahlen belegen, dass in Häusern mit mehr als 4 Stockwerken öfter Brände entstehen als in niedrig gebauten Häusern. Vielleicht liegt das an den extremen Wetterverhältnissen. Je höher man wohnt, umso stärker wird das Gehirn mit Ozon belastet. Nein, nein, das liegt am Nachbarschaftskoeffizienten. Was ist denn das? In jedem Haus sollte nur eine bestimmte Anzahl von Personen leben. Wird diese Zahl unter- oder überschritten, verliert das Haus die Balance und es kann einstürzen oder abbrennen. Das ist hochinteressant. Sagt dieser Koeffizient auch etwas über Mordanschläge aus? Morde sind primitiv, damit gebe ich mich nicht ab. Hier im Haus wurde heute ein Mann auf seinem Balkon angeschossen und schwer verletzt. Ja, ich habe es in den Nachrichten gehört. Ich kenne diesen Brosic nicht, aber ich habe gehört, dass er was mit der Rutz vom sechsten Stock hatte. Das haben Sie gehört? Ja, Stanisch von Pate hat es mir angedeutet und der hat es von Rürk im zweiten Stock. Und woher hatte Rürk es? Ja, das müssen Sie ihn schon selber fragen. Mit dem Typen rede ich nicht, der ist GC-Fan. Offenbar genügte ihm das als Erklärung. Mit neuem Wissen und in der Hoffnung, das Gebäude möge noch ein paar Minuten allen Bränden und anderen Katastrophen standhalten, klingelte ich bei Frau Rutz. In ihrer Küche duftete es nach exotischen Zutaten. Mögen Sie Indisch? Warum nicht? Haben Sie für zwei Personen eingekauft und jetzt liegt eine der zwei Personen im Spital. Weshalb interessiert Sie das? Eine Nachbarin glaubt, dass die Schüsse ihr galten. Ich ermittle in ihrem Auftrag. Sie waren in der Wohnung des Mannes, als die Schüsse fielen. Ja, das war entsetzlich. Hat man den Idioten, der geschossen hat, gefasst? Weshalb war Brosic auf dem Balkon und Sie nicht? Brosic ist Raucher. Aber er hasst den Geruch von Rauch in der Wohnung. Deshalb ging er raus auf den Balkon. Ich habe vor 2 Jahren aufgehört. Oh, das war grauenhaft schwierig. Noch heute packt mich manchmal das Verlangen nach einem Glimmstängel. Waren Sie deshalb bei Brosic? Um es gleich klarzustellen, ja? Wir haben nichts zusammen. Es gibt Gerüchte, ich weiß. Aber das interessiert mich nicht. Wir haben uns in einem Kochkurs kennengelernt. Brosic ist ein Kenner der Balkanküche. Und das hat mich interessiert. Er wollte die Raffinessen der indischen Küche kennenlernen. Und ich wollte das auch. Ja, wir haben ab und zu gemeinsam gekocht. Aber sonst ist da nichts. Nein, wir verstehen uns gut, aber es knistert nicht. Auch nicht in der Bratpfanne. Liebe geht vielleicht durch den Magen. Leidenschaft aber nicht in den Kochtopf. Was taten Sie, als die Schüsse fielen? Es hat sehr laut geknallt. Ich bin erschrocken und dann sah ich, dass Brosic zusammengebrochen war. Ja, ich ging zu ihm hin und sah das Blut und dann rief ich sofort die Polizei und die Ambulanz an. Das ist vorbildlich. Sie haben nicht gesehen, wer geschossen hat. Ich habe nach unten geschaut, aber da war niemand. Es regnete in Strömen. Fuhr ein Wagen weg. Oh, das kann gut sein, aber darauf habe ich nicht geachtet. Wie gut kennen Sie Ihre Nachbarn? Oh, es geht. Den meisten sind mir egal. Und ich Ihnen vermutlich auch. Und dann gibt es noch den Spinner, der glaubt, dass das Haus demnächst abbrennen wird. Ja, er sitzt manchmal in der Unterhose im Treppenhaus. In der Unterhose? Ja, er sitzt da und liest in einem Buch. Niemand kümmert sich um ihn. Na gut, anfänglich hatten Eltern Angst um ihre Kinder. Aber er sitzt nur da und liest. So, es ist soweit. Ich habe indisches Bier gekauft. Und nachher gibt es noch ein Gläschen indischer Whisky. Die Frau wurde mir nach jedem Schluck und Bissen sympathischer. Das Essen war scharf und voller exotischer Geschmacksnoten und der Whisky schmeckte auch nicht übel. Nach dem Essen verlor sie jedoch rasch das Interesse an mir. Ich fuhr gesättigt zurück in mein Büro. Meine Klientin hatte mir auf den Anrufbeantworter gesprochen. Während ich die minutenlange Botschaft abhörte, wurde ich müder und müder. Am nächsten Morgen machte ich mich mit einem gehörigen Brummschädel auf ins Polizeipräsidium. Na, Maloney, glauben Sie immer noch, dass Ihre Klientin um ihr Leben fürchten muss? In dieser Stadt muss jeder um sein Leben fürchten, solange Sie für Sicherheit und Ordnung zuständig sind. Die Gewaltbereitschaft steigt, Maloney. Das liegt aber nicht an uns, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Sie haben ein Buch gelesen. Ich lese nicht nur Bücher, Maloney, ich verfolge auch das Zeitgeschehen. Und Sie lösen Kreuzworträtsel. Würde eine Mordermittlung von B3 bis B8 reichen, dann hätten Sie jeden Mörder schon nach ein paar Minuten. So läuft es aber nicht. Sie haben davon gehört, Maloney. tragische Sache. Hat die Regierung einen Strafzoll auf importierte Schwedenrätsel erhoben? Dieser, wie hieß er doch gleich, Bro. Schussopfer mit wie viel Buchstaben? Genau, hier habe ich es, Bro. Brotaufstrich. Nein, das ist der Einkaufszettel. Ach so, ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Der Verkäufer im Supermarkt hat sich nämlich gewundert, als ich ihn nach einem Brosic fragte. Das war der andere Zettel. Kurz und gut, Maloney, Brotaufstrich steht noch auf der Einkaufsliste und Brosic ist tot. Dann ermitteln Sie jetzt in einem Mordfall. So ist es, Maloney. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder eines der Aufnahmestudios entgegen. Üben Sie für einen Fernsehauftritt. Ein Mann, der auf seinem Balkon erschossen wird. Das ist etwas für die Medien, Maloney. Vor allem, wenn kein Motiv ersichtlich ist. Jeder, der einen Balkon hat, ist involviert. Sie können sich keinen Balkon leisten, aber Menschen mit Balkon leben jetzt in Angst und Schrecken. Es genügt, wenn die Leute nicht auf den Balkon gehen. Der Balkon hat heute einen ganz anderen Stellenwert als früher. Früher hat man dort Wäsche getrocknet oder den Müll gestapelt. Heute ist der Balkon Sinnbild von Lebensfreude und Grillfesten. Er gab mir weitere Einblicke in die Balkonrecherche, die er getätigt hatte. Über das Motiv und mögliche Täter gab es keinerlei Anhaltspunkte. Und offenbar gab es auch keine Zeugen der Tat. Als ich meine Klientin aufsuchte, wurde ich mit Vorwürfen und anderen bösen Worten empfangen. Warum unternehmen Sie nichts? Ich habe vorhin im Geschäft meines Mannes angerufen. Er arbeitet immer noch dort. Nicht einmal Fußfesseln hat man ihm angelegt. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Ihr Mann geschossen hat. Wer sollte es sonst gewesen sein? Weshalb sollte Ihr Mann Herrn Brosic erschießen? Weshalb wohl? Wahrscheinlich hat er mir nachspioniert und es herausgefunden. Was hat er herausgefunden? Das bleibt jetzt aber unter uns. Meinetwegen. Wir hatten etwas zusammen, Brosic und ich. Sie hatten ein Verhältnis mit ihm? Ja. Und stellen Sie sich vor, es ging ohne Krawatte. Muss ich mir das wirklich vorstellen? Leider haben wir uns nicht richtig verstanden. Er kochte gerne und ich esse fast nur Früchte und Schokolade und Teigwaren. All dieses exotische Zeug aus China und so kann mir gestohlen bleiben. Ich glaube Ihnen nicht. Wie bitte? Ich bezahle Sie. Da haben Sie mir gefälligst zu glauben. Sie haben keine Wimper verzogen, nachdem auf Brosic geschossen worden war. Der Mann ist und war Ihnen egal. Das stimmt nicht. Sie haben etwas für ihn empfunden? Ich habe ihn gehasst. Das klingt schon glaubhafter. Ich hatte noch nie zuvor einen Mann angesprochen. Sie wissen schon, mit Absichten. Und ich werde es auch nie wieder tun. Er hat mich abgewiesen. Mein Ex-Mann hat das aber nicht gewusst. Ich habe ihm gesagt, dass Brosic ganz wild auf mich ist. Er hat ihn erschossen. Und er wird auch mich erschießen. Ganz war das nicht von der Hand zu weisen. Ich gab ihr deshalb den Rat, zu Freunden oder Bekannten zu fahren, was sie aber ablehnte. Wenn schon, sagte sie mir, möchte sie in ihrer eigenen Wohnung ermordet werden. Das war immerhin ein klarer Standpunkt. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Balkonmörder, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Balkonmörder, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Als in Frau Bäblers Nachbarschaft ein Mann auf seinem Balkon niedergeschossen und getötet wird, geht Melonis neue Klientin davon aus, dass ihr Ex-Mann dahinter steckt. Sie glaubt, dass er auch sie töten möchte und behauptet, dass auf sie ebenfalls geschossen worden war, als sie auf ihrem Balkon stand. Weder die Polizei noch Maloney stoßen auf brauchbare Spuren, Zeugen oder ein Motiv. Da erfährt Maloney von seiner Klientin, dass das Mordopfer sie abgewiesen hatte, ihr Ex-Mann aber glaubte, dass die beiden ein Paar gewesen seien. Bei der Polizei hatte man mittlerweile Proben des Balkons entnommen und diese wissenschaftlich analysieren lassen. Wie immer war das ein gutes Indiz dafür, dass die Ordnungsmacht im Zappenduster tappte. Das stimmt nicht, Maloney. Wir sammeln Erkenntnisse. Wir wissen jetzt zum Beispiel, dass es mindestens 2 Schüsse gab und dass beide Schüsse von außerhalb der Wohnung abgefeuert wurden. Das sind erstaunliche Erkenntnisse. Dafür benötigen Sie all die Männer und Frauen in weißen Kitteln und all die Mikroskope und Teilchenbeschleuniger. Wir haben den Schusswinkel genau analysiert und mit einem Computermodell simuliert. Die Schüsse wurden aus exakt 12,35 Meter abgefeuert, und zwar aus einer Höhe von 756 Metern. Die Schüsse wurden aus einem Ballon abgefeuert. Wir wissen nicht genau, weshalb der Computer zu dieser Schlussfolgerung kam, aber die Resultate stimmen normalerweise. Vermutlich fehlt uns bloß die Fantasie, um die Resultate richtig einzuordnen. Ich glaube, dass die Schüsse von dem Gehweg vor dem Haus abgefeuert wurden. Und ich glaube auch, dass dieser Brozic kein zufälliges Opfer war. Das glauben wir auch, Maloney. Der Täter ist ein fanatischer Nichtraucher. Gab es ein Bekennerschreiben am Tatort? Nein, aber Brozic war Raucher und Raucher findet man heute nur noch auf Balkonen. Der Täter hat es auf die letzten Raucher abgesehen, das ist eindeutig. Das sagt auch unser neues Computerprogramm. Dotcom Freud. Dotcom Freud. Ein Programm zur psychologischen Tatortanalyse. Das Programm liefert mögliche Motive. 3 zur Auswahl. Das ist praktisch, dadurch verrennt man sich nicht. Und eines der Motive ist Hass auf Raucher. Genau, Maloney. Die beiden anderen konnten wir nach eingehender Befragung des Umfelds des Toten ausschließen. Und was sind die beiden anderen Motive? Illegales Herunterladen und Manipulieren von Bundesratsansprachen sowie ärztliche Kunstfehler trifft beides nicht auf Brozic zu. Da bleibt nur, fanatischer Nichtraucher tötet wahllos Raucher. Und wissen Sie was, Maloney? Brozic hatte sich gerade eine Zigarette angezündet, als der erste Schuss fiel. Das können wir anhand des Stummels nachweisen. Was sagen Sie nun, Maloney? Wie immer verschlug es mir die Sprache und wie immer verschlug es mich nach draußen. Ich war keine 10 Minuten in meinem Büro, da erhielt ich einen Anruf des Ex-Mannes meiner Klientin. Ganz offenbar fühlte auch er sich nun bedroht. Der Zettel war unter den Scheibenwischer geklemmt. Lass die Finger von ihr oder du bist als Nächster dran. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint sein könnte. Aber es klingt wie eine Drohung. Diesen Zettel könnten Sie sich auch selber unter den Scheibenwischer geklemmt haben, um von sich als Täter abzulenken. Meine Ex-Frau hat mich angerufen und mich wüst beschimpft. Aber ich habe für die Tatzeit ein Alibi. Ich habe Lieselotte gestern Abend aufgesucht und ihr versucht klarzumachen, dass ich nie versucht habe, ihr etwas anzutun. Ich weiß nicht, ob es etwas genützt hat. Kannten Sie den Mann, der erschossen wurde? Ich habe weder seinen Namen je gehört, noch kann ich mich daran erinnern, ihn gesehen zu haben. Kann es sein, dass Sie und der Täter hinter der gleichen Frau her sind? Ich bin derzeit Single und konzentriere mich ganz auf meine Arbeit. Sie waren in den vergangenen Tagen mit keiner Frau zusammen? Vielleicht auch nur essen oder im Kino? Das ist schon Wochen her. Außer Lieselotte habe ich seit Wochen mit keiner Frau privat zu tun gehabt. Und Sie waren gestern Abend bei ihr? Ja, so gegen 9. Kann es sein, dass sie dabei jemand beobachtet hat? Woher soll ich das wissen? Glauben Sie, dass ein Spinner hinter meiner Ex-Frau her ist? Passend würde es ja. Man sagt doch, gleich und gleich gesellt sich gern oder so ähnlich. Es war immerhin ein kleiner Anhaltspunkt. Um der Sache auf den Grund zu gehen, verabredete ich mich mit meiner Klientin und der Polizei in deren Wohnung. Spät in der Nacht. Was soll das, Maloney? Ich soll hier mitten in der Nacht jemanden verhaften, der gar nicht anwesend ist? Diese Überstunden bezahlt mir keiner. Ich weiß auch nicht, was das soll. Sie wollen doch nicht etwa, dass ich mit diesem Mann hier... Ich meine, sehen Sie sich doch nur die scheußliche Krawatte an. Da komme ich nie in Stimmung. Diese Krawatte ist nicht scheußlich. Sie ist klassisch. Die kleinen Bären symbolisieren die Natur... Und die gelben Punkte sind ein willkommener Kontrast zum hellgrünen Hintergrund. So stand es im Prospekt. Zu der Krawatte habe ich gratis 2 Spülmittel, einen Staubsauger und 10 Handyklingeltöne gekriegt. Das sind Schnäppchen, Maloney. Ich glaube, dass es kein Zufall war, dass zuerst auf den Balkon meiner Klientin geschossen worden war. Endlich jemand, der mir glaubt. Diese Schüsse waren ein Ablenkungsmanöver. Aber nein! Die Schüsse galten mir. Mich will er erschießen. Mein Mann, er ist hinter mir her. Die sollten sich nicht so wichtig nehmen. Menschen, die einsam sind, neigen dazu, sich wichtiger zu nehmen, als sie tatsächlich sind. Aber ich bin nicht einsam. Menschen, die nicht einsam sind, neigen ebenfalls dazu, sich wichtiger zu nehmen, als sie tatsächlich sind. Das ist Psychologie. Glauben Sie mir, das geht vorbei. Was geht vorbei? Eines Tages werden Sie feststellen, dass Sie täglich in Lebensgefahr sind. Auch ohne Mörder, der nach Ihrem Leben trachtet. Viren, Bakterien, Terroristen, Pestizide, Feinstaub und unsachgemäß getragene Fahrradhelme. Alles kann tödlich sein. Wovon redet er? Er hat wahrscheinlich wieder ein Buch gelesen. Ich verstehe immer noch nicht, worauf wir warten. Auf den Mörder von Herrn Brosic. Er hat uns beobachtet. Er weiß, dass wir hier sind. Wir sollten jetzt ins Schlafzimmer gehen und wir sollten uns leicht bekleidet am Fenster zeigen. Leicht bekleidet? Leicht bekleidet. Sie möchten doch nur die hiesige Polizei in Misskredit bringen. Sie möchten, dass wir zu dritt? Aber das geht nur, wenn es ganz, ganz dunkel ist. Ziehen Sie Hemd und Anzug aus. Er muss Sie mit nacktem Oberkörper und einer Krawatte am Fenster sehen. Vorher werde ich von meiner Dienstwaffe Gebrauch machen. Sie könnten doch seine Krawatte umbinden. Soll ich mich ganz entkleiden? Der Polizist war erleichtert, als ich ihr sagte, dass das nicht nötig sei. Ich band mir die schreckliche Krawatte um den entblößten Hals und meine Klientin zog ihre Bluse aus. Es dauerte nicht lange, bis ein Schuss fiel. Und es dauerte auch nicht lange, bis ein dritter Mann in der Wohnung stand. Das halte ich nicht aus. Warum tust du mir das an? Weshalb treibst du es mit allen Männern und mich beachtest du nicht? Waffe runter und Höhe in die Hände. Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Dein neuer Freund ist ein Polizist. Sie kennen sich. Das ist der Mann, der im Waschsalon arbeitet, bei dem ich die Wäsche wasche. Hier im Haus komme ich nie dazu. Ein unmöglicher Waschplan. Da gehe ich lieber auswärts. Der Mann ist nett. Aber weshalb bedroht er uns jetzt? Er scheint sich in Sie verliebt zu haben. Wie oft habe ich dich schon um ein Rendezvous gebeten? Du aber hattest nur Augen für diesen Ausländer, diesen Frauenverführer, diesen Hobbykoch. Und für deinen Ex-Mann und jetzt für diese beiden Typen hier. Du solltest dich schämen. Ich weiß nicht, was der Mann will. Ja gut, er hat mich gefragt, ob er mich zum Essen einladen könne. Ich sagte nein. Er fragte mich wieder und ich sagte wieder nein. Hat er mir nachspioniert? Ganz offensichtlich. Jede freie Minute habe ich damit verbracht, in deiner Nähe zu sein. Bei bitterer Kälte, bei Nässe und Nebel habe ich ausgeharrt vor deinem Haus. In der Hoffnung, dich zu erspähen am Fenster. Dir nahe zu sein, aber du hattest nur Augen für diesen Ausländer, diesen Frauenverführer, diesen Hobbykoch. Menschen, die ständig die gleichen Sätze wiederholen, sind entweder Reporter im Fernsehen oder geisteskrank. Ich habe ein Buch gelesen. Womit auch dieser Satz wiederholt worden wäre. Menschen, die einsam sind, neigen dazu, sich in Hirngespinste zu versteigern. Hinein zu vergeigern. Also jetzt habe ich es gleich. Menschen, die einsam sind, sind verrückt. Aber ich bin nicht einsam. Ich habe Liselotte. Menschen, die nicht einsam sind, steigern sich ebenfalls. In was auch immer. Und in wen auch immer. Sie sind verhaftet auf der Stelle. Ich werde mich jetzt erschießen. Findest du das romantisch, Liselotte? Wehe, Sie wagen es. Dieser Teppich stammt aus der Türkei. Ich habe ihn in den Ferien für aus der Türkei 1000 Franken gekauft. Der Flug und der Aufenthalt waren gratis. Wenn Sie diesen Teppich mit Ihrem Blut beschmieren, dann werde ich nie wieder in Ihrem Waschsalon waschen. Gut, ich gebe auf. Deinetwegen. Das ist jetzt aber unlogisch, Herr. Wie heißen Sie eigentlich? Urs Wolfensberg. Meine Freunde nennen mich Urs. Sehen Sie, wenn Sie sich erschießen, spielt es doch keine Rolle mehr, ob diese Frau weiter ihren Waschsalon aufsucht oder nicht. Das ist Logik, junger Mann. Dann soll ich mich jetzt doch erschießen? Sie sollten sich von den Weisheiten der hiesigen Polizei nicht verrückt machen lassen. Weshalb haben Sie zuerst auf Frau Bäblers Balkon geschossen? Ich war betrunken. Ich war außer mir. Ich wollte ihr zeigen, dass es so nicht weitergeht. Da haben Sie es. Ich habe recht gehabt. Ich war das Opfer. Was sagen Sie nun, Sie freudloser Polizist? Dieser Mann ist in Sie verliebt. Er würde sogar zweimal täglich seine Socken wechseln, nur um Ihnen zu gefallen. Dreimal, viermal stündlich. Gib mir eine Chance. Eine Stunde später saß Wolfensberg in Untersuchungshaft. Eine Woche später versöhnte sich meine Klientin mit ihrem Ex-Mann und schenkte ihm eine schöne, neue Krawatte. Mir schenkte sie ein Lächeln. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Balkonmörder, dritter und letzter Teil.